Lektion 5. Arbeitssuche. Susanne Keller hat sich um die ausgeschriebene Position als Assistentin der Hotelleitung des Hotels Stern in Hannover beworben. Aufgrund ihrer Bewerbung hat sie ein Vorstellungsgespräch bekommen. Guten Tag, Frau Keller. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Danke. Ihr Lebenslauf und Ihre Unterlagen sind ja wirklich sehr beeindruckend. Wenn ich mich recht erinnere, haben Sie 2 Jahre in Frankreich und 1 Jahr in Tschechien verbracht. Ja, das ist richtig. In Paris habe ich im Hotel du Nord an der Rezeption gearbeitet und später im Einkauf für das Restaurant. Dann sprechen Sie ja sicher sehr gut Französisch. Ja, ich spreche fließend Französisch und ich spreche gut genug Tschechisch, um mich in jeder Situation verständlich machen zu können. Gut, solche Sprachkenntnisse sind sehr wichtig für uns. Sie haben also Hotelkauffrau gelernt und sind dann aber gleich in die Gastronomie gegangen. Ja, damals war es schwer, als Schulabgänger der Hotelfachschule eine Anstellung zu finden. Was haben Sie gemacht, nachdem Sie in der Gastronomie waren? Ich habe 3 Jahre lang in einem Dortmunder Hotel am Frühstücksbuffet und in der Rezeption gearbeitet. Während dieser Zeit habe ich in Abendkursen Französisch gelernt. Danach bin ich nach Paris gegangen. In Ihrem Lebenslauf steht, dass Sie einen Kongress im Hotel du Nord in Paris organisiert haben. Wie viele Teilnehmer waren bei dem Kongress? Wir hatten über 120 Kongressgäste allein im Hotel. Zusätzlich fanden täglich mindestens 4 Seminare und Gesprächsrunden in den Versammlungsräumen des Hotels statt. Insgesamt waren bis zu 300 Kongressteilnehmer pro Tag im Hause. Das war ja eine große Aufgabe für Sie. Tja, das kann man wohl sagen. Aber es hat mir großen Spaß gemacht. Als der Kongress beendet war, wurde ich in die Leitung des Restaurants befördert. Und warum haben Sie diese Position verlassen? Ich bekam ein Angebot von einem großen deutschen Konzertveranstalter, für den ich als Organisatorin von Großveranstaltungen gearbeitet habe. So kam ich auch nach Prag. Wie lange waren Sie dann in der Position? 8 Jahre. Darf ich fragen, warum Sie wieder in ein Hotel möchten? Längerfristig sehe ich meine Karriere in der Hotel- und nicht in der Konzertbranche. Was ist Ihr Ziel in einem Haus wie dem Hotel Stern? Ich möchte im Management eines 3-Sterne-Hotels arbeiten, um die Attraktivität des Hauses eventuell zu verbessern. Ist es im Moment nicht attraktiv? Doch, selbstverständlich. Aber man könnte mit internationalen Tourneeveranstaltern zusammenarbeiten, die eine regelmäßige Anzahl von Hotelgästen garantieren können. Meine Kontakte könnten dabei sehr hilfreich sein. Ja, das ist eine recht interessante Idee. Haben Sie irgendwelche Fragen? Ja, suchen Sie eine Assistentin, die stellvertretend für die Hotelleitung arbeitet, oder jemanden, der eigenständig bestimmte Bereiche übernimmt? Wir sind ein renommiertes Haus mit über 100 Betten und möchten unser Führungsteam erweitern. Und dafür brauchen wir einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, die das Hotelpersonal leitet. Das ist genau die Position, die ich suche. Gut. Ich habe noch 3 weitere Bewerbungen auf dem Tisch, die in Frage kommen. Sobald ich eine engere Auswahl getroffen habe, gebe ich Ihnen natürlich Bescheid. Gut, ich bedanke mich, Herr Berger. Nichts zu danken. Auf Wiedersehen. Guten Tag, Frau Keller. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Danke. Ihr Lebenslauf und Ihre Unterlagen sind ja wirklich sehr beeindruckend. Wenn ich mich recht erinnere, haben Sie 2 Jahre in Frankreich und 1 Jahr in Tschechien verbracht. Ja, das ist richtig. In Paris habe ich im Hotel du Nord an der Rezeption gearbeitet und später im Einkauf für das Restaurant. Dann sprechen Sie ja sicher sehr gut Französisch. Ja, ich spreche fließend Französisch und ich spreche gut genug Tschechisch, um mich in jeder Situation verständlich machen zu können.